Vorstand. Meine Taschen können nicht mal aufhören. Und keine Lust. Und keine Lust. Und keine Lust. Und keine Lust. Ja, wir beide können uns mal sehen. Ja, wir beide.